Erster der Mann brachte mich zum äußeren Tor vom Tempel. Das Tor zeigt nach Osten. Es war fest verschlossen. Zweiter Gott sagte zu mir, dieses Tor bleibt zu. Niemand darf es öffnen. Gott ist hier hineingegangen. Darum bleibt es zu. Dritter, nur der Anführer darf dort sitzen. Er ist dort Brot vor Gott. Er geht durch die Halle hinein und hinaus. Vierter, dann brachte er mich zum Nordtor. Ich sah das helle Licht von Gott im Tempel. Ich fiel auf mein Gesicht. Fünfter Gott sagte, schau genau hin. Höre gut zu. Ich sage dir die Regeln für den Tempel. Achte auf alle Wege. Sechster sagt dem Volk Israel, ihr habt viele böse Dinge getan. Das ist jetzt genug. Hört damit auf. Siebter, ihr habt fremde Menschen in meinen Tempel gebracht. Diese Menschen kannten mich nicht. Das hat meinen Tempel schmutzig gemacht. Achter, ihr habt nicht gut auf meinen Tempel aufgepasst. Ihr habt andere Leute für die Arbeit gesucht. Neunter Gott sagt, fremde Menschen dürfen nicht in meinen Tempel. Das gilt für alle Fremden in Israel. Zehnter, die Leviten sind früher von mir weggegangen. Sie sind falschen Göttern gefolgt. Sie müssen ihre Strafe tragen. Elfter, sie arbeiten jetzt an den Toren vom Tempel. Sie schlachten die Tiere für das Volk. Sie helfen den Menschen. Zwölfter, sie haben dem Volk bei falschen Göttern geholfen. Das war eine Sünde. Deshalb bin ich gegen sie. Dreizehnter, sie dürfen mir nicht als Priester dienen. Sie dürfen meinen heiligen Sachen nicht nahe kommen. Vierzehnter, sie machen nur die einfache Arbeit im Tempel. Sie kümmern sich um das Haus. Fünfzehnter, aber die Priester von Zadok waren treu. Sie blieben bei mir. Sie dürfen mir jetzt Opfer bringen. Sechzehnter, sie dürfen in meinen heiligen Ort gehen. Sie dienen an meinem Tisch. Sie tun ihre Arbeit für mich. Siebzehnter, sie müssen Kleidung aus Leinen tragen. Wolle ist im inneren Hof verboten. Sie sollen nicht schwitzen. Achtzehnter, sie tragen Hüte aus Leinen auf dem Kopf. Sie tragen Hosen aus Leinen. Nichts soll sie schwitzen lassen. Neunzehnter, draußen beim Volk ziehen sie die Kleidung aus. Sie lassen die Kleider im Tempel. Sie ziehen andere Kleider an. Zwanzigster, sie dürfen den Kopf nicht kahl rasieren. Die Haare dürfen aber auch nicht zu lang sein. 21. Die Priester dürfen keinen Wein trinken. Das gilt für die Arbeit im inneren Hof. 22. Sie dürfen keine Witwe heiraten. Sie heiraten nur junge Frauen aus Israel. Eine Priesterwitwe ist aber erlaubt. 23. Sie lehren mein Volk. Sie zeigen den Unterschied zwischen gut und schlecht. Sie erklären meine Regeln. 24. Sie sind Richter bei Streit. Sie folgen meinen Gesetzen. Sie halten meine Feiertage und den Sabbat heilig. 25. Sie dürfen keinen Toten berühren. Das macht sie unrein. Nur bei nahen Verwandten ist es erlaubt. 26. Wenn ein Priester wieder rein ist, wartet er 7 Tage. 27. Dann bringt er ein Opfer für seine Sünde. Danach darf er wieder im Tempel arbeiten. 28. Die Priester bekommen kein Land in Israel. Ich bin ihr Besitz. Ich gebe ihnen alles. 29. Sie essen die Opfer von dem Volk. Alles Besondere in Israel gehört ihnen. 30. Das Beste von der Ernte gehört den Priestern. Das bringt Segen für euer Haus. 31. Die Priester essen keine toten Tiere vom Feld. Sie essen keine Tiere, die von anderen Tieren getötet wurden.